Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Auslandsdienst. Heute hier am 14. April 2017. 25. Ausgabe ist das heute bereits. Und ja, heute haben wir einen spannenden Gast hier. Und Michael Fürmann wird uns viel Spannendes erzählen über ein Land, über das wir nicht so viel wissen und das wir eher nur aus der Berichterstattung im Fernsehen oder in den Medien generell mitkriegen. Und zwar die Ukraine steht heute hier im Mittelpunkt. Ein Monat bevor der Eurovision Song Contest genau in Kiew stattfindet, werden wir viel über diese Stadt reden und so einen spannenden Einblick in dieses Land und in die Stadt erhalten. Doch er war nicht nur in Kiew, sondern auch in Polen, in Krakau. Auch das wird heute hier Thema sein. Jetzt geht's aber los mit etwas Musik. Und zwar, wie passend dazu, den Eurovision Song Contest Titel 2017, dem eben die Ukraine heuer performen wird, von Tajana mit I Love You. Here we are in the dark, say what's on your mind. Bring me down and break it now, you know I'll be alright. You can live, I'll stay strong, I have no other choice. When I said I'll always love you, you didn't hear my voice. You know that I will. Strangers to separated lives. Oh, I hope you will remember me. I wish you all the best. When I said I'd always love you, it came right from my chest. Herzlich willkommen für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben bei Radio Auslandsdienst. Heute hier ein großes Osteuropa-Special, nachdem in der letzten Sendung eben sehr viel Südosteuropa bzw. Italien im Vordergrund stand, mit einer großartigen Sendung mit Giorgio Frasinetti und Andreas Meislinger, gibt es heute neue spannende Informationen über Osteuropa und ein spannendes Interview, in dem wir uns eben über zwei Länder unterhalten werden, über die Ukraine und über Polen, vor allem natürlich über die Ukraine. Da Michael hier, wie viele Monate? Da kann er gleich reden. Ich habe 11 Monate in der Ukraine verbracht und ich möchte die Gelegenheit vielleicht auch gleich nutzen, mich für die Einladung zu bedanken und freue mich schon sehr auf das Gespräch. Wir freuen uns, dass du heute Zeit gefunden hast. Wir können es auch gleich verraten, die Sendung ist heute vorproduziert worden und wir sind heute nicht alle am Karfreitag hier im Studio, sondern die Sendung selbst haben wir eine Woche davor, genau eine Woche davor, am Freitag aufgenommen. In Wien übrigens, ja. Ja, bevor wir jetzt beginnen, also wir werden heute über die Erfahrungen sprechen, die Michael hatte in der Ukraine, über viel Spannendes, über das Kultur, die Küche des Landes, sowie auch natürlich über die Arbeit an der Jewish Foundation of Ukraine in Kiew, sowie in Polen am Galicia Jewish Museum. Bevor wir damit anfangen, gibt es jetzt wie immer die Facts über das Land, zusammengestellt von uns, einfach als kleine Einführung, als kleine Hinführung zum Interview. Die Ukraine kennt man derzeit vor allem aus der Berichterstattung, wie erwähnt, und zwar als Kriegsland. Der Konflikt mit Russland im Osten und wegen der Halbinsel Krim im Süden hat das Land, hat das Bild eines Landes geschaffen, in einem Land, in dem man lieber nicht hinfährt. Doch dabei ist die Ukraine ein sehr vielseitiges und spannendes Land, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Daher also ein paar Facts über die Ukraine, die ihr vielleicht so nicht gewusst habt. Es ist der größte Staat in Europa, dessen Grenzen vollständig in Europa liegen. Das heißt, nach Russland, das zweitgrößte Staatsgebiet Europas, aber eben der einzige Staat, der keinen Anteil an einem anderen Kontinent hat. Geografisch zählt es mit 95% zu Osteuropa, geprägt von der osteuropäischen Tiefebene. Ganz im Westen, die Gegend rund um Lviv, wird bereits zu Mitteleuropa gezählt und Odessa und die Krim zu Südosteuropa. Die größte Stadt des Landes, über die wir heute hauptsächlich sprechen werden, ist Kiew mit 2,9 Millionen Einwohnern. Im Ballungsraum leben dabei mehr als 4 Millionen Menschen. Das Land selbst ist sehr vielseitig. Während in Lviv, in Lemberg, der starke Einfluss der Habsburger Monarchie bis heute spürbar ist, kann Kiew mit einer jahrhundertelangen Geschichte aufwarten und war lange Zeit das geistige und wirtschaftliche Zentrum des Landes, beziehungsweise ist es auch noch heute natürlich. Im Süden des Landes befindet sich eine lange Küste, mit Odessa als der wichtigsten Hauptstadt. Oder Stadt, ne. Hier laden zahlreiche Strände zum Baden ein. Ein vielseitiges Land also, und genau darüber werden wir jetzt sprechen. Und zwar, du warst ja 2012 dort, eine lange Zeit, bevor die ganzen Konflikte aufgetaucht sind oder begonnen haben. Warst du einmal auf der Krim? Also ich habe es leider damals nicht auf die Krim geschafft. Wäre natürlich jetzt auch rückblickend betrachtet besonders spannend gewesen. Aber nur weil du gesagt hast, von bevor die Spannungen sozusagen aufgetreten sind, also was man schon auch damals gemerkt hat natürlich, ist eben genau diese Spannungen, genau diese Gegensätze innerhalb des Landes. Also es hat schon sozusagen gebrodelt, aber gut, dass das dann so ausgebrochen ist, dass es dann tatsächlich zu den Ereignissen gekommen ist, das war in der Intensität natürlich nicht vorherzusehen. Über den Ukraine-Konflikt werden wir dann gleich sprechen. Vielleicht bleiben wir aber kurz noch bei den quasi landschaftlich einfacheren Themen, nämlich was hast du denn von der Ukraine abseits von Kiew so gesehen? Also abseits von der Hauptstadt, warst du da viel unterwegs oder wenig unterwegs? Also der Vorteil liegt, ist ja tatsächlich, dass Kiew recht zentral im Land gelegen ist und das Eisenbahnnetz noch aus Sowjetzeiten ein durchaus breit ausgebautes ist. Das heißt, ich habe die Wochenenden durchaus des Öfteren genutzt, um mit dem Nachtzug in verschiedene Städte zu reisen und war da eben auch also in Lemberg im Westen, in Odessa im Süden. Ich habe es auch einmal nach Uman geschafft, das ist einer kleinen Ortschaft in der Zentralukraine, die ganz spannend ist für das dortige, für eine jüdische Strömung, die dort ihr Zentrum sozusagen hat. Was ich spannenderweise nie wirklich geschafft habe, ist es in den Osten zu fahren, also nach Charkow, Lugansk oder Donetsk. Auch das natürlich jetzt wieder rückblickend betrachtet, sehr, sehr schade. Und welche dieser Regionen haben dich, oder anders gefragt, was ist jetzt wirklich das, wo du sagst, das ist typisch ukrainisch, beziehungsweise was sind die Regionen, die du jetzt jemandem empfehlen würdest, der in die Ukraine reist, jetzt abseits von Kiew? Über das werden wir später eben noch reden, über Kiew. Typisch ukrainisch ist in dem Land immer eine sehr gefährliche Formulierung, aber also wenn man jetzt sagt, natürlich von der ukrainischen Sprache her, von der traditionellen ukrainischen Kultur her, ist es natürlich eher der Westen, weil der Osten ja stärker russisch geprägt ist, also auch russischsprachig ist. Und ich habe auch tatsächlich im Winter mal die Gelegenheit bekommen, in die Karpaten zu reisen und dort Ski zu fahren, und das kann ich durchaus empfehlen. Also das ist landschaftlich sehr nett und natürlich auch von den Menschen, die man da trifft, sehr spannend. Und halt natürlich auch, was man vielleicht in unseren Breitengraden auch nicht so gewohnt, einfach ist noch diese touristische Infrastruktur jetzt noch nicht so stark ausgebaut, hat aber immer auch den Vorteil, dass es umso persönlicher im Umgang mit den Menschen vor Ort wird. Und wenn man jetzt sozusagen von den Regionen ein bisschen weggeht und die Städte betrachtet, würde ich auch wieder auf den Westen verweisen. Das wäre eben tatsächlich Lemberg, wo ich zweimal war. Und das ist einfach eine Stadt, die mir von Anfang an sehr sympathisch war. Und ich habe gesagt, ich habe mich, als ich dort angekommen bin, immer so ein bisschen gefühlt, als wäre es wie Wien, nur ein Stock kleiner. Also die Atmosphäre ist schon sehr angenehm und sehr gemütlich. Was genau ist das Besondere an Lemberg, Liv? Ich glaube, das ist einfach die Geschichte und die Lage als Knotenpunkt zwischen den verschiedenen Kulturen. Also ich habe schon erwähnt, eben im Osten, dieser ganze russischsprachige Raum, aufgrund der Nähe zu Polen natürlich auch sehr, sehr starke polnischsprachige Einflüsse und natürlich auch aufgrund der Geschichte einen Bezug zu Österreich. Mhm. Dazu kommt dann eben noch die jüdische Bevölkerung, die immer einen großen Anteil gestellt hat, oder die immer um die 20%, glaube ich, in der Stadt ausgemacht haben. Und eben genau diese Mischung ist es, glaube ich, die das kulturelle Erbe der Stadt sehr, sehr spannend macht. Und abseits, was gibt es in der Stadt so noch anzusehen? Also so an Sehenswürdigkeiten, die man vielleicht so nicht kennt. Das soll auch immer, wie gesagt, die Leute dazu animieren, hinzufahren. Deswegen. Also es ist einfach, glaube ich, dass in Lemberg ist es wirklich die Altstadt selber, also das gesamte Ensemble. Es gibt ein sehr, sehr schönes Opernhaus, von Wien auch übernommen, so ein bisschen die Kaffeehauskultur. Also es gibt mehrere Kaffeehäuser, wo auch die Lemberger ihre ganzen Tage versitzen. Also das ist es, glaube ich, wirklich eine größere, also sonstige Sehenswürdigkeit. Ich würde jetzt keine einzelne herausstreichen wollen, also. Auch in einigen Museen gibt es dort auch Spannende, das schon auch, ja. Warst du in Odessa, an der Schwarzmeerküste? Ja, an der Schwarzmeerküste in Odessa war ich dann für zwei, drei Tage, leider allerdings im Winter. Das ist halt, also Odessa ist natürlich im Sommer ein bisschen spannender, wenn halt, das ist halt ein bisschen die Partystadt der Ukraine, also die eben weil an der Küste gelegen und tolles Wetter. Im Winter war es natürlich etwas kalt und feucht, also das war auch ein bisschen klimatisch eine Herausforderung, aber nichtsdestotrotz eine spannende Stadt. Odessa, ja, dabei ich war im Sommer dort, es war schon, wie du sagst, Partystadt, das habe ich mitgekriegt, das spürt man. Ja. Also die Odessa hat auch ein bisschen den Ruf innerhalb der Ukraine, die Hauptstadt der Witze zu sein, also sie rühmen sich ein bisschen ihres Humors und die odessitischen Witzchen sind irgendwie in der ganzen Ukraine bekannt. Inwiefern? Welche? Wegen der Partystadt oder gibt es da noch andere Gründe? Ich glaube, auch da jetzt wieder spielt das jüdische Erbe der Stadt eine große Rolle. Also auch Odessa hat eine sehr, sehr lange Tradition der jüdischen Gemeinde vor Ort und es ist eben innerhalb der Community auch immer sozusagen ein sehr, sehr fröhlicher und aber auch sehr geistreicher Humor anzutreffen gewesen und das hat sich offensichtlich noch auch in die heutige Zeit übertragen. Jetzt, was mich interessieren würde, was wir noch gar nicht geklärt haben, wieso eigentlich Ukraine? Wie kommt man dazu, auf die Idee überhaupt einen Auslandsdienst in der Ukraine zu absolvieren? Weil die meisten Leute, es ist ja kein Geheimnis, streben in die USA oder nach Kanada. Und jetzt sagen wir mal gerade, die europäischen Länder so sind schon gar nicht mehr so beliebt und gerade Osteuropa noch weniger. Und wieso genau Ukraine, wie kommt man dazu? Also für mich lag es ein bisschen näher, weil ich schon in der Schule Russisch gelernt habe. Von daher war es natürlich auch eine spannende Überlegung, das nach der Schule ein bisschen zu praktizieren und eben die Möglichkeit zu bekommen, tatsächlich die Sprache in einem Land zu, also perfektionieren möchte ich nicht sagen, aber zu verbessern, zu lernen, wo tatsächlich die Sprache vorherrschend ist. Und dann ist es eben auch genau das, was du gesagt hast, das ist eben nicht, also die Ukraine, Kiew als Stadt, Ukraine als Land, ist jetzt nicht sozusagen eine sonderlich typische Entscheidung, vielleicht auch gerade in dem Alter nicht, also ich war 18 Jahre. Und ich glaube, was mich einfach gereizt hat, war es tatsächlich in eine Stadt zu kommen, in ein Land zu kommen, von der ich einfach noch nicht sehr viel weiß oder von dem ich das einfach noch ein bisschen unbekannter ist. Verstehe, das heißt, es war der Reiz des Unbekannten, was sich dahin gebracht hat. Kann man durchaus so sagen. Und wenn man jetzt sozusagen auf die Stelle abstellt, also auf die Einsatzstelle, hat mich an der eben auch gereizt, dass es ein vergleichsweise kleines Zentrum war. Das heißt, die Aufgaben waren breiter gefächert und ich habe auch mir von Anfang an gedacht, es macht vielleicht einen größeren Unterschied für eine kleine Stelle, ob ich dorthin komme oder nicht, wenn das jetzt sozusagen eine größere Einsatzstelle ist. Verstehe. Wie ging es dir also mit der Sprache? dort dann, also du hast Russisch gehabt, aber es gibt ja auch, also es ist ja auch die Landessprache ist ja ukrainisch. Gibt es da große Unterschiede? Oder? Ja, da gibt es sehr große Unterschiede. Also die Ukrainer werden immer ganz böse, wenn man das ukrainische Dialekt des Russischen bezeichnet. Es ist auch linguistisch falsch, also es sind zwei unterschiedliche Sprachen. Was natürlich schon stimmt, also sie stehen in einem gewissen Naheverhältnis. Das kann man wahrscheinlich am ehesten tatsächlich mit den romanischen Sprachen vergleichen. Also wenn man zum Beispiel an die Verwandtschaft von Italienisch und Spanisch denkt. Also sehr viele Wörter lassen sich erschließen, wenn man eine der beiden Sprachen spricht, aber es ist schon auch eine andere Sprache eben. Und es ist ganz lustig, dass wir das jetzt auch ansprechen, weil gerade als ich in der Stadt angekommen bin, war mir nicht hundertprozentig klar, wie die Sprachpraxis vor Ort aussieht. Also ich habe mich natürlich eingelesen, habe mich vorbereitet auf meinen Dienst und alle Quellen, die ich konsultiert habe, haben natürlich davon gesprochen, dass Kiew eher russischsprachig sei. Mhm. Und ich bin dann halt angekommen und mit meinem Schulrussisch und habe so ein bisschen hineingehört sozusagen in die Stadt auf der Straße und habe die Leute nicht verstanden und hatte dann kurze Zeit, also für einige, nicht nur kurze Zeit eigentlich, für einige Tage, einige Wochen fast, die Angst, dass die Mehrheit hier ukrainisch sprechen würde. Habe dann relativ bald bemerkt, dass das eben nicht das Problem in dem Fall war, sondern die Tatsache, dass mein Russisch eben noch Schulrussisch war und noch nicht fortgeschritten genug, um die Leute tatsächlich zu verstehen. Also kurzum, was man in Kiew tatsächlich auf der Straße hört, ist mehrheitlich Russisch oder zumindest damals gehört. Das mag sein, dass sich das mit den Ereignissen der letzten Jahre ein bisschen verändert hat, aber 2011, 2012 war im Sprachbild der Stadt Russisch vorherrschend. Mhm. Und wo, also wenn du sagst, jetzt in Kiew war es eher russischsprachig, wo spricht man dann ukrainisch? Also es gibt in der Ukraine zwei spannende Tendenzen, würde ich sagen, die sich auch ein bisschen widersprechen. Also das ist das eine, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass der Westen eher ukrainischsprachig ist, der Osten eher russischsprachig. Und dann gibt es noch den typischen Stadt-Land-Gegensatz. Also am Land wird eher ukrainisch gesprochen und in der Stadt eher russisch. Und eben in der Mitte des Landes gibt es dann eben diese ganzen Übergangszonen, wo zwar vielleicht am Land noch ukrainisch gesprochen wird, aber in der Stadt schon russisch. Ganz im Westen eben, wenn man an Lemberg denkt, wird auch in der Stadt ukrainisch gesprochen. Ganz im Osten, dann wird auch am Land russisch gesprochen. Also es ist eine ganze Mischung und es lassen sich da auch kaum klare Linien ziehen, also sprachlicher Natur zumindest. Was dann auch noch gibt, ist das sogenannte Surjik. Das ist so eine... Also wörtlich übersetzt heißt das so etwas wie Mehlmischung, also ein Mischmasch, ein Kauderwelsch. Also das ist eben die Kombination dann aus beiden Sprachen, aus Russisch und Ukrainisch. Und die ist aber gesellschaftlich sehr verpönt, also sehr schlecht angesehen. Und wenn du jetzt, hat das Ganze auch wahrscheinlich auch Ursachen, oder die Ursachen in der Sowjetzeit, oder? Das heißt, dass in den Städten eher Russisch gesprochen wird. Vielleicht wegen... Bevölkerungsumsiedlungen. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass es also auch in der Sowjetunion kaum Möglichkeiten für die ukrainische Sprache gegeben, sage ich mal, Sprachräume zu erobern. Also es wurde eher zurückgedrängt und die Sprache der Sowjetunion, die Sprache des Landes war eher das Russische. Trotzdem muss man sagen, dass gerade Kiew auch als eigentlich die Wiege oder eine der Wiege der Wiegen der russischen Zivilisation als Ganze gilt. Also es gibt auch dieses russische Sprichwort oder den russischen Ehrennamen der Stadt Mutter aller Städte. Und daran sieht man eben, dass Kiew schon immer auch eine zentrale Rolle in der Geschichte eigentlich der gesamten slawischen Völker gespielt hat, aber eben speziell für das Russische auch von Bedeutung. Also sehr wohl auch hat das Russische eine sehr, sehr starke Tradition in Kiew. Okay, gehen wir einen weiter zu einem wichtigen Teil nationaler Identität, würde ich immer so sagen. Mhm. Und zwar zur Kulinarik und zur Küche. da gibt es auch immer sehr viel Spannendes, was wir hier bei Radio Auslandsdienst von den Leuten, die im Ausland waren, schon erfahren haben. Was ist denn jetzt für dich so typisch ukrainisch? Oder was also, ich sag, das ist ein umstrittener Begriff, wie du meinst, wie du gesagt hast. Aber was wäre denn so ein typische Spezialitäten, die man in Kiew oder generell in der Ukraine isst. Also eben genau, das ist die Sache. Also es lässt sich kaum die ukrainische von der russischen Küche trennen. Mhm. Und auch die wiederum nur in Teilen von der polnischen. Also es ist also ein bisschen ein Kontinuum von ein kulinarisches Kontinuum, wenn man so möchte. Also es gibt da einfach sehr viele ähnliche Speisen. Ich glaube, was in der Ukraine und Russland vielleicht die markanteste Speise ist sicherlich das Borscht. Das ist eine Art Rote-Bete-Eintopf. Und da ist natürlich ganz wichtig, das muss natürlich mit Smetana sein. Das ist ein Milchprodukt, das bei uns, glaube ich, in der Form gar nicht so gibt. Ist ungefähr zwischen Sauerrahm und Creme Fraiche einzuordnen. Aber es ist durchaus vergleichbar. Das muss ein Batzen drauf, sonst ist das kein echtes Borscht. Das ist sehr interessant, dass du sagst, wie heißt das noch einmal? Smetana. Was sagt man auf Rumänisch, heißt das Mantana. Mantana, okay. Ja, also ja, so, ja. Mantana, ja. So ähnlich. Ja. Also ich merke wieder die kulturelle, die geografische Nähe. Ja, ja, aber das hat sich auch im Deutschen niedergeschlagen. Also ich glaube, in Deutschland sagt man ja Schmand dazu. Also Schmand, Smetana, man merkt, dass, da gibt es wahrscheinlich eine gemeinsame sprachliche Wurzel. Darüber hinaus, also abgesehen vom Borscht, ist halt auch das sogenannte Kascha sehr üblich. Kascha kann eigentlich alles sein. Also das kann jede Art von Brei eigentlich sein, ob das jetzt Hirse, Gris, was auch immer ist. Aber besonders typisch ist das mit Buchweizen. Mhm. Und Buchweizen ist wiederum auch eine wichtige Zutat für eine andere Spezialität, nämlich die Blini oder Blinchiki. Also Blinchiki ist die Verkleinerungsform, was jetzt die Kleinen sind. Und das sind sozusagen die russischen bzw. ukrainischen Palatschinken. Die werden eben mit Buchweizenmehl zubereitet. Das ist ganz, ganz charakteristisch. Und weil du vorher auch gesagt hast, spezifisch in Kiew, es gibt sogar ein Gericht, das den Stadtnamen im Titel trägt. Das ist nämlich das Kiewer Kotelett. Und dabei handelt es sich um ein paniertes Hühnerfilet, das eingerollt wird und in der Mitte platziert man entweder Butter oder Kräuterbutter. Und das wird dann eben frittiert. Und wenn man das dann serviert, gibt es dann einen schönen Fluss geschmolzener Butter, wenn man es dann ansticht. Es ist natürlich für die Linie nicht unbedingt das beste Gericht, aber ansonsten geschmacklich natürlich hervorragend. Das klingt sehr spannend alles und sehr lecker. Also würde ich sagen, fahrt dann einmal, wie gesagt, wenn der Ukraine unterwegs ist. Gutes Essen ist also garantiert. Ja, gehen wir jetzt zu einem etwas, sagen wir mal, ernsteren Thema. Und zwar den Ukraine-Konflikt, den müssen wir in diesem Kontext auch ein wenig ansprechen. Obwohl mir in der Vorbereitung natürlich klar war, du warst 2011, 12 dort. Ja. Das heißt ja doch einige Jahre, bevor der Konflikt so eskaliert ist. Bist du in irgendeiner Art und Weise, oder was mich immer interessieren würde, du bist da doch in Österreich gewesen, oder größtenteils während dieser Zeit, also während der Konflikt eben in den letzten Jahren vor sich ging. Wie nimmt man diesen Konflikt wahr, wenn man in der Ukraine gelebt hat? Wenn man also nicht nur eine außenstehende Rolle hat, sondern eben quasi auch eine Einsicht in das Land hat. Wie nimmst du das anders wahr wie der Durchschnittsösterreicher? Also ich glaube, dass es natürlich für mich eine Veränderung der Wahrnehmung dadurch gibt, dass speziell, dass es diese Vorkommnisse eben, diese Proteste am Maidan, also am zentralen Platz in Kiew gegeben hat, dass es einfach anders ist, wenn man weiß, dass bekannte Freunde unter den Protestierenden auch sind. Also ich habe speziell eine Freundin gehabt, oder zum Glück habe ich sie noch, aber sie hat damals eben Verwundete versorgt, weil sie Medizinstudentin ist. Also von daher erzeugt das für mich natürlich eine besondere, auch emotionale Nähe. Wie ich auch schon erwähnt habe vorher, es ist natürlich auch schon 2011, 2012 erkennbar gewesen, dass es bestimmte Spannungen im Land gibt, eben gerade diesen Ost-West-Gegensatz, der war schon sehr ausgeprägt. Und das hat man auch immer wieder an kleinen Details gemerkt. Und interessanterweise gerade an den sprachlichen. Mhm. Also als es darum ging, zum Beispiel Russisch zur zweiten Amtssprache zu machen, weil Ukrainisch war, und soweit ich weiß, ist es wieder die einzige Amtssprache des Landes. Also als Russisch zweite Amtssprache werden sollte, gab es riesige Proteste. Der Hintergrund war sozusagen die Entwicklung des Weißrussischen. Da hat man gesehen, dass das einfach schrittweise zurückgedrängt wurde, als Russisch in Weißrussland zur zweiten Sprache wurde. Und Weißrussisch ist heute weniger verbreitet als früher. Und eben genau vor diesem Schicksal hat auch die ukrainischsprachige Bevölkerungsgruppe Angst gehabt. Und das hat einfach zu, wenn man, also kaum verständlichen Protesten eigentlich geführt. Also wenn man eben sich nicht genauer mit der Situation, mit der Geschichte des Landes beschäftigt hat. Und wenn man jetzt als Ausländer hinkommt, also man bleibt auch in anderen Sprachen sozusagen von diesem russisch-ukrainischen Sprachkonflikt nicht verschont, weil es im Englischen einen ewigen Streit darüber gibt, wie die Stadt Kiew transliteriert wird, also wie sie vom Kyrillischen ins lateinische Alphabet übertragen wird. Die Standardvariante, und eben an das russische angelehnte, ist Kiew mit K-I-E-V. Und wenn man aus dem das Ukrainische, also Ausgangssprache, verwendet, ist die Aussprache leicht anders und es würde eher ein K-Y-I-V sein. Und ich habe tatsächlich einige Freunde gehabt, denen das durchaus ein Anliegen war, dass man in der persönlichen Kommunikation, auch wenn sie auf Englisch stattgefunden hat, natürlich die auf dem Ukrainischen basierende Transliteration verwendet. Also kurzum, es ist wahnsinnig bedeutend gewesen und Sprache war einfach von Beginn an, glaube ich, so der Punkt, wo man am besten gesehen hat, wie stark auch die Gegensätze innerhalb des Landes sind. Und hättest du damit gerechnet, dass diese Gegensätze, sagen wir mal, so extrem aneinander prallen und dass es wirklich so massive Auseinandersetzungen gibt? Nee, die Intensität hat mich natürlich schon überrascht. Ja. Also dass es eben diese Streitigkeiten, diese Diskussionen, diese Konflikte gab, das war offensichtlich. Aber dass es eben zu bürgerkriegsartigen Zuständen auch in der Hauptstadt selber kommt, das hat mich sehr überrascht. Ja. Und es war ja auch nur 2 Jahre, nachdem ich meinen Dienst dort verbracht habe. Also die Stadt, glaube ich, hat sich in der Zeit jetzt nicht so sehr verändert. Und die Vorstellung eigentlich sozusagen, dass das theoretisch schon zu dem Zeitpunkt hätte stattfinden können, also es passt nicht so wirklich mit meinem Bild der Stadt zusammen. Nachdem wir jetzt schon so viel Spannendes erfahren haben, ist es jetzt Zeit für eine musikalische Pause. Und zwar mit einem Musiktitel, den ich leider nicht lesen kann. Und deswegen der Michael am besten das übernimmt. Also Sie hören also jetzt die Band Bambington mit Zaya. Radio Auslandsdienst hier am 14.04.2017. Heute zu Gast Michael Fürmann, der fast ein Jahr in der Ukraine verbracht hat, in Kiew. Und wir haben schon viel Spannendes erfahren über das Leben in der Ukraine, über die Wichtigkeit oder die Bedeutung der Sprache und über Kulinarisches. Jetzt geht es weiter mit Kiew, der Stadt, in der Michael für wie viele Monate? War 11 Monate. Lang. 11 Monate, für 11 Monate gelebt hat. Eine Stadt mit 3 Millionen Einwohnern und im Umland noch mehr. Wie ging es dir denn da ganz am Anfang in dieser Stadt? Also ich muss sagen, dass der Einstieg in Kiew schon sehr schwierig war. Also man muss sich vergegenwärtigen, ich war halt 18 Jahre alt und ich habe es vorher schon erwähnt, mit Schulrussisch ausgestattet. Es ist schon eine Herausforderung, gerade auch, weil Englisch nicht allzu weit verbreitet ist. Ungewohnt war halt auch natürlich die Mentalität vor Ort und der Umgang gerade auch im öffentlichen Raum mit Fremden. Also der Gesichtsausdruck in der Metro in Kiew am Morgen ist halt uniform nichtssagend und wenig ausdrucksstark. Das ist, klingt jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen lächerlich, aber auf die Dauer ist das einfach schon auch eine Umstellung. Gerade im Winter, wenn es noch alles grau in grau ist, und man blickt dann halt eher in, wie sagen, ein bisschen grimmig reinschauende Gesichter. Das täuscht aber halt. Also die Leute sind jetzt deswegen nicht böse oder so. Wenn man sie anspricht, dann lächeln sie auch. Es ist einfach sozusagen die Wahrnehmung oder der erste Eindruck, der da auch ein bisschen täuscht. Ja, und was natürlich auch schwierig war, war gerade die Bürokratie zu Beginn. Ich habe die AVIR hat die geheißen, also die Registrierungsbehörde für Ausländer und Ausländerinnen in Kiew. Die habe ich recht gut gekannt gegen Ende hin. Also ich glaube, ich war insgesamt 8 oder 10 Mal bei der Behörde, aber dann hat alles gepasst. Ja. Aber das war schon eine Herausforderung. Eben auch da wieder gerade sprachlich, weil natürlich die Arbeitssprache vor Ort ist Russisch oder Ukrainisch. Das heißt auch sprachliche Hürden und administrative Hürden am Beginn. Genau. Kann man so zusammenfassen. Genau, kann man zusammenfassen. Und Kiew, was macht die Stadt besonders? Was ist etwas, was, wie würdest du, ich weiß, es ist eine schwierige Frage, was ist für dich typisch Kiew? Also typisch Kiew ist natürlich schwierig, aber mir fällt halt immer ein Zitat ein, mit leider der Autor entfallen ist, der gemeint hat, er hat schon viele Parks in Städten gesehen, aber noch nie eine Stadt im Park. Also Kiew ist tatsächlich recht grün, was vor allem an den großzügig ausgestatteten Wohnanlagen liegt, aber halt eben auch an den Parks und Plätzen, die es in der Stadt überall verteilt gibt. Was einen am Anfang ein bisschen vielleicht erschlägt, ist die Dimension der Gebäude, also speziell im Zentrum am Kreschertik, auf der Hauptstraße, es ist einfach diese riesigen Bauten und eben die Wohnanlagen, wie ich sie angesprochen habe, auch riesige Wohntürme. Auch ungewohnt ist natürlich, dass die Straßen meist voll sind. Also Verkehr ist tatsächlich eine größere Herausforderung in der Stadt und auch in der U-Bahn. Die ist tatsächlich in der Früh recht gut gefüllt, würde ich sagen. Die Unterschiede zwischen den Jahreszeiten ist natürlich auch ein bisschen ungewohnt. Es ist nämlich sehr trocken, aber und dadurch halt auch im Winter sehr, sehr kalt. Also bis zu minus 30, minus 35 Grad sind jetzt keine Seltenheit. Und genau dieselbe Anzahl an Plusgraden hat es aber halt auch im Sommer. Also die Schwankungsbreite ist da sehr, sehr, sehr groß. Was mir gut gefallen hat oder was in Kiew einfach auch spannend ist, ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Stadtvierteln und gerade auch die Epochen. Also ich habe schon angesprochen, im Zentrum wurde sehr viel von der alten Bausubstanz zerstört in der Zeit der Sowjetunion, um eben den Kreschatik und andere große Boulevards anzulegen. Dann wurden neue Gebäude gebaut, damals vorherrschenden Stil. Wenn man ein bisschen hinabgeht, gibt es dann zum Beispiel das Viertel Podil, also das ist der traditionelle Hafen und da findet man tatsächlich noch ältere Gebäude aus der Zarenzeit eigentlich im Wesentlichen. Und dann gibt es noch Obolon oder Trojeschine, das sind die traditionellen Arbeiterviertel und all diese unterschiedlichen Orte in der Stadt haben sehr, sehr unterschiedliche Charaktere und man merkt das auch tatsächlich, wenn man unterwegs ist. Das heißt, eine sehr vielseitige Stadt, in der du da warst. Durchaus. Ich war selber in Kiew letzten Sommer und da habe ich eben Leute gesehen, die im Fluss von Kiew, den wir es da Dnieper, gebadet haben. Ja. In, sagen wir mal, in einer Wasserqualität, die nicht gerade einladend war für mich. Halt. Der Kollege, der Sven, also der jetzt Gedenkdienst Kollege, der hat sich hineingetraut ins Wasser. Und weniger. Warst du da mal baden dort? Oder? Nein, also da muss ich sagen, da habe ich auch ein bisschen, war ich auch ein bisschen skeptisch, was die Wasserqualität angeht. Ist es auch nicht so üblich gewesen, aber was natürlich schon wichtig auch für die Stadt ist, ist die Flussinseln, die es im Dnieper gibt. Also gerade im Sommer ist es halt sehr üblich, wenn auch meines Wissens nach illegal, dort zu grillen. Also wirklich den Grill, also mit Zack und Pack wandert man dorthin, sucht sich ein Plätzchen, wo halt hoffentlich keine Polizei vorbeikommt und grillt dann dort den ganzen Nachmittag. Also das ist schon sehr, sehr üblich. Also Dnieperinseln, die kenne ich tatsächlich schon ein bisschen. Wie gesagt, baden, da wäre ich ein bisschen skeptisch. Eine Frage noch, was noch interessieren würde. In der Nähe von Kiew, mehr oder weniger in der Nähe, liegt ja Tschernobyl. Ja. Und da gibt es ja diese organisierten Besuchertouren, wo Leute dorthin gebracht werden und sich das quasi als Extremtourismus so ansehen können. Warst du dort oder wäre das für dich interessant gewesen, das anzusehen? Ich war damals nicht dort. Ich glaube, dass das schon ganz spannend ist. Also gerade auch unter dem Gesichtspunkt, sich eben anzusehen, was tatsächlich passieren kann und eben nicht zu, vergessen, dass die Risiken bei dieser Energieform eben tatsächlich auch ganz reale Auswirkungen haben können. Mir persönlich waren dann die organisierten Touren ein bisschen zu effektheischerisch angeboten. Also das hat mich dann nicht so angesprochen, muss ich sagen. Und deswegen war ich nicht dort, aber es ist tatsächlich nicht sehr weit von Kiew entfernt. Ist Tschernobyl im Alltag der Ukraine, im Alltag von Kiew ein Thema oder wird das irgendwo thematisiert oder wird das totgeschwiegen, vergessen? Also ich würde sagen, weder das eine noch das andere. Also ich glaube, die Ukrainer haben damit einen sehr vernünftigen Umgang gefunden. Es gibt sehr wohl ein Museum zur Katastrophe von Tschernobyl. Das ist sehr spannend. Ist sehr spannend auch von den Animationen und Installationen, die man sich dann dort ansehen kann. Aber es gibt schon auch einen sehr humoristischen Zugang. Also mir ist es öfters einmal passiert, dass einfach besonders große Gemüsestücke, ja? Also ich habe mal eine Karotte gekauft, ich habe sie gewogen, die hatte 600 Gramm. Also man kann sich circa vorstellen, dass man fast so wie ein Oberschenkel war die dick. Und die werden gerne mal als Tschernobylski bezeichnet. Also das ist eigentlich etwas missraten in der Form aufgrund, oder etwas überdimensioniert in der Form aufgrund der Reaktorkatastrophe. Also das zeigt schon von einem gewissen Humor im Umgang damit. Bevor wir weitersprechen über deine Arbeit an der Einsatzstelle in Kiew, beziehungsweise dann auch noch kurz über Polen sprechen werden, ist es wieder Zeit für unseren Standardblock über den Auslandsdienst, den wir, wie gesagt, immer ganz kurz natürlich vorstellen, den Verein einfach kurz präsentieren für alle, die jetzt zuhören und eventuell Interesse haben, Interesse gefunden haben, einen Auslandsdienst zu absolvieren. Der kann, wie gesagt, als Ersatz für einen Zivildienst bzw. einen Wehrdienst absolviert werden, dauert insgesamt 10 Monate, jetzt neu, seit einiger Zeit. Es gibt auf allen Kontinenten dazu Einsatzstellen und das Ganze als Gedenk-, Sozial- oder Friedensdienst. Die genaue Beschreibungen davon kann man sich online durchlesen und im Endeffekt diese drei Arten, Gedenkdienst, Sozialdienst und Friedensdienst, kann man eben an verschiedenen Einsatzstellen auf der ganzen Welt absolvieren. Der gesamte Verein, also unsere Arbeit, ist natürlich ehrenamtlich, erfolgt auf ehrenamtlicher Basis. Die Arbeit wird freiwillig eben von denen erbracht, die ins Ausland gehen wollen oder die den Auslandsdienst auch schon absolviert haben. Bei der Mitarbeit kann auf persönliche Interessen eingegangen werden. Es gibt verschiedenste Aufgabenbereiche, verschiedene Referate, zum Beispiel ein PR-Referat oder ein Übersetzungsreferat. Man lernt natürlich einiges Interessantes dazu in Bereichen der Organisation, wie man Konferenzen organisiert, wie man Veranstaltungen organisiert, Reisen und so weiter. Als wichtiger Teil gibt es auch sogenannte Mittwochskonferenzen, die jetzt neu einmal im Monat stattfinden. Und da gibt es immer spannende Gäste, die man dann Fragen stellen kann und die dann auch immer sehr interessante Gespräche, die sich daraus ergeben. Und wenn ihr jetzt selbst Interesse habt, so einen Auslandsdienst eben zu absolvieren, wie es Michael gemacht hat, dann einfach auf www.auslandsdienst.at vorbeischauen. Dort gibt es alle relevanten Informationen sowie alle wichtigen Infos nach Bundesland aufgeteilt, wo man eben auch einen Tutor findet, der dann auch für jede Frage eine Antwort hat. Und Michael, ich darf dich jetzt dann noch fragen, wo hast du überhaupt von der Existenz des Auslandsdienstes erfahren? Das war eigentlich ganz, ganz unterhaltsam. Das war in der Schule, in einer Freistunde. Und zwar habe ich einen Kollegen, den Clemens, gesehen, wie er halt gerade am Arbeiten am Computer war. Und ich hatte nicht unbedingt was zu tun in dem Moment, wie das öfter halt mal so in Freistunden ist. Und ich habe ihn dann halt gefragt, was er denn tut. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Wir waren nämlich gerade dabei, ein E-Mail für den Auslandsdienst zu schreiben, also im Rahmen seiner Vorbereitung. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ja, das klingt spannend und das könnte ein Projekt sein, das mich auch reizt. Was hast du jetzt von der Vorbereitungszeit, also ich habe es mir gerade angesprochen, in der Zeit, bevor man ins Ausland geht, hat man eine mehr oder weniger lange Vorbereitungszeit, wo man eben einerseits ja inhaltlich auf die Einsatzstelle vorbereitet und auf der anderen Seite eben im Verein mitarbeitet. Was hast du da besonders mitgenommen, besonders in Erinnerung? Oder ist also ich muss sagen, also es ist vielleicht ist schwierig zu sagen, es ist so viel, dass ich gerade in der Vorbereitungszeit gelernt habe. Also gerade, du hast es angesprochen, es gibt diese inhaltliche Ebene, wo man mich einfach sehr, sehr intensiv auch mit der Geschichte der Ukraine, mit der Geschichte der Shoah, der Geschichte der jüdischen Gemeinden in der Ukraine beschäftigt habe. Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Tätigkeit, die aber auch notwendig ist natürlich, um einen erfolgreichen Auslandsdienst und einen erfolgreichen Gedenkdienst leisten zu können. Auf der persönlichen Ebene gibt es aber natürlich auch sehr vieles, das man dabei mitnimmt. Also gerade der Umgang, wie spreche ich mit Personen bei ganz blödes Beispiel vielleicht, aber bei Vorträgen. Also auch vielleicht den Mut dazu zu haben, durchaus einmal Fragen zu stellen. Ja. Das sind alles, glaube ich, Dinge, die ich in der Zeit gelernt habe und die mir auch das eine oder andere Mal jetzt noch zugutekommen. Bevor wir jetzt weitersprechen, eben über die Arbeit, wie angekündigt, haben wir auch noch ein paar Facts sozusagen. Ein paar Facts, nicht alternative Fakten, sondern ein paar Fakten über interessante Dinge, die man vielleicht so über die Ukraine nicht gewusst hat. Und zwar, dass zum Beispiel eben der erste Bienenstockrahmen 1814 von Peter Prokopowitsch in der Ukraine entwickelt wurde. Dass die tiefste U-Bahn-Station der Welt, die U-Bahn-Station Arsenalna, ja, in Kiew, mit 105 Metern eben in Kiew sich befindet. Dass die ukrainische Trembita das längste Blasinstrument der Welt ist. Oder dass die erste Petroleumlampe ebenfalls in der Ukraine erfunden wurde. Hast du davon gewusst, von diesen? Also ich habe schon, dass die U-Bahn-Station Arsenalna die tiefstgelegene der Welt ist, darauf sind sie in Kiew sehr, sehr stolz. Also das ist ein bekanntes Faktum. Die anderen drei sind neu für mich, aber es ist spannend zu hören. Du hast es nur, glaube ich, wie du das vorgelesen hast, hast du gemeint, also das ist nie vorgekommen, dass es die tiefstgelegene ist, wenn ich mich jetzt nicht verhört habe, dass du sinngemäß gesagt, die U-Bahn-Station Arsenalna in Kiew. Okay. Ist in Kiew. Okay. Vielleicht magst du das nochmal ansprechen. Okay, mir gar nicht aufgefallen. Ich habe es, kommt mir vor, gehört, aber. Okay, gut, vielleicht habe ich mich vertan, aber. Okay. Also noch einmal, Markus, falls du das dann zusammenschneidest. Viel Spaß. Also die U-Bahn-Station Arsenalna in Kiew ist die tiefstgelegenste der Welt mit 105 Meter unter dem Grund. So. Ja. Ja, gehen wir jetzt zur Arbeit an der Einsatzstelle, an der Jewish Foundation of Ukraine. Was genau macht diese Fundation, das war jetzt sehr dringend, was genau macht diese Organisation. Stiftung, Organisation? Was ist ihre Hauptaufgabe? Ich würde sagen, dass die Hauptaufgabe der Jewish Foundation of Ukraine ist, einen Anlaufpunkt für jüdisches Leben darzustellen. Also es wurden tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Aktivitäten in den unterschiedlichsten Bereichen organisiert. Das reichte von einem Frauenclub, der organisiert worden ist, von Hebräischunterricht für die Kleinsten, von Gedenkfeiern zu wichtigen Daten und so weiter. Also gerade auch das darf man, denke ich, in Kiew nicht unterschätzen, wenn man eben auch betrachtet, dass das jüdische Leben in der Sowjetunion durchaus auch unterdrückt wurde oder dass zumindest die Leute dazu angehalten wurden, ihre Traditionen nicht weiter zu pflegen. Deswegen ist es auch gerade in dem Kulturzentrum, bei der Arbeit im Kulturzentrum immer wieder ein großes Problem gewesen oder eine spannende Herausforderung eigentlich gewesen, dass Leute angekommen sind, die gesagt haben, na gut, sie haben gerade erfahren, dass sie eigentlich jüdischen Ursprungs sind, aber sie kennen die Kultur nicht und sie möchten eigentlich die Kultur kennenlernen. Also das waren durchaus spannende Begegnungen, die ich da gehabt habe. Und was waren, jetzt hat es Elin gerade angesprochen, was waren deine Aufgaben dort bei der Einsatzstelle? Was macht ein typischer Gedenkdiener? Die Organisation war vergleichsweise klein. Also es gab einfach dadurch weniger klar umrissene Aufgabenbereiche für die einzelne Person, sondern man hat dann einfach angepackt bei dem, was halt gerade anstand. Meine Hauptaufgabe war aber das Übersetzen bzw. das Bearbeiten von Projektanträgen. Das deswegen, weil ich der einzige Mitarbeiter vor Ort war, der des Deutschen mächtig war und der auch keine gröberen Schwierigkeiten hatte, Schriftstücke in Englisch zu formulieren und darüber hinaus nach einigen Wochen, Monaten Übung auch mich durchaus in Russisch verständigen konnte. Also kurzum, zwischen diesen Sprachen einfach vermitteln konnte und das war ein sehr, sehr großer Teil meiner Arbeit. Und in welchen Themenbereichen spielte sich diese Übersetzungen ab oder kunterbunt? Ah, das war kunterbunt gemischt, also von Aussendungen an Botschaften über eben, wie gesagt, diese Projektanträge, Beiträge für Festschriften und so weiter im Ausland. Also war wirklich sehr, sehr, sehr, sehr bunt gemischt. Thematisch natürlich immer mit einem Bezug zur Arbeit der JFU, also mit einem Bezug zum jüdischen, entweder zum jüdischen Gemeindeleben in der Ukraine oder zum Gedenken an die Shoah. Also es waren schon beide Bereiche, also es kam auch die Geschichte vor oder war das eben sehr auf das zeitgenössische? Also es waren wirklich also, beide Bereiche, okay. Ja. Also ich meine, im Gedenkfeiern spielen halt auch eine wichtige Rolle im sozusagen jährlichen Ablauf, im jährlichen Veranstaltungskalender, aber eben nicht nur. Also es ist schon auch, eben das aktive jüdische Leben, das moderne, das aktuelle jüdische Leben, das eben behandelt wurde. Wie ist denn der Umgang in der Ukraine mit dem, also und auch von staatlicher Seite, wie wird damit umgegangen, ein bisschen mit dem jüdischen, der jüdischen Vergangenheit, sagen wir so, die Ukraine hatte ja eine sehr große Community. Also ich würde sagen, also von staatlicher Seite ist mir keine negative Reaktion in Erinnerung, also im Gegenteil, ich weiß, dass bei einer unserer Veranstaltungen tatsächlich auch einmal der Bildungsminister eine Rede gehalten hat. Ja. Also es kann jetzt nicht davon gesprochen werden, dass dieser Teil ignoriert werden würde oder dass man sich so versucht, ein bisschen aus der Verantwortung zu stehlen. Im Gespräch mit Leuten vor Ort habe ich festgestellt, dass einfach das Bewusstsein nicht sehr stark ausgeprägt ist. Also es wird auch im Lehrplan ist das nicht wahnsinnig umfangreich offensichtlich vertreten, also vertreten wird das nicht nur sehr, sehr umfangreich unterrichtet. Und damit merkt man halt einfach auch, dass viel Unwissen da ist und dann teilweise natürlich auch falsche Theorien oder eben alternative Fakten ein bisschen ins Volk gebracht werden. Also das schon, das ist mir einige Male aufgefallen. Gehen wir jetzt vielleicht gleich ins Nachbarland weiter, und zwar nach Polen. Du warst ja dann einen Monat in Polen. Wieso eigentlich? Ja, das war das muss ich ganz ehrlich sagen, der geringere Flexibilität der ukrainischen Behörden geschuldet. Kurzum, also mein Visum wurde nicht verlängert, konnte auch irgendwie nicht verlängert werden. Es gab gerade eine Umstrukturierung der Behörden zu der Zeit. Das war ein besonders unglücklicher Zufall und es war dann plötzlich niemand mehr für mich zuständig. Allerdings war Polen nicht nur geografisch das naheliegendste, auch wenn man sich die Einsatzstelle besieht, also eben das Galizia Jewish Museum, hat natürlich durchaus Sinn gemacht. Galizien als historische Region, die zwischen Polen und der Ukraine im Wesentlichen aufgeteilt ist, ist natürlich eben so die Verbindung zwischen diesen beiden Einsatzländern gewesen und es war eben spannend, dann sozusagen auch die andere Seite dieses historischen Region ein bisschen kennenzulernen. Wie erging es dir dann da mit der Sprache? Also wie konntest du da mit Englisch? Bist du da durchgekommen oder mit Russisch? Oder wie war das denn bei dem einen Monat? Du weißt, für das eine Monat wahrscheinlich nicht Polnisch gelernt haben. Ich wirklich fließend zu sprechen, das war mir nach einem Monat nicht möglich. Ich habe natürlich einen Sprachkurs gemacht, um mich ein bisschen verständigen zu können. Es ist aber Krakau auch sehr stark vom Tourismus geprägt. Es gibt auch sehr viele Studenten und Studentinnen in der Stadt und dementsprechend ist es ein bisschen einfacher als in Kiew mit Englisch durchzukommen. Aber auch lustigerweise auch mit Deutsch einige Male gute Erfahrungen gemacht. Jetzt machen wir eine kleine musikalische Pause und zwar mit einem Titel der Band Bakun. Und der Titel heißt Prostatanzui. Auslandsdienst am Karfreitag. Wir hatten ein sehr spannendes Gespräch schon über Kiew, über die Arbeit in Kiew, über das Leben in der Ukraine mit Michael, der uns sehr viel Spannendes über dieses osteuropäische Land nähergebracht hat. Und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt, den natürlich in der Sendung nicht vorenthalten möchten. Und zwar, der Michael ist schon seit seinem Auslandsdienst, auch danach aktiv im Verein aktiv. Okay. Und ja, deswegen gleich die erste Frage an dich. Wieso eigentlich? Was ist deine Motivation, sagen wir mal, danach noch so aktiv für diesen Verein tätig zu sein? Ich denke, dafür gibt es hauptsächlich zweierlei Gründe. Das eine ist natürlich die Arbeit an sich, die ich nach wie vor für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wesentlich halte. Sowohl für Österreich selber als auch natürlich für die Einsatzländer, für die Einsatzstellen, gerade auch für die Kleinen, für die ein Auslandsdiener, eine Auslandsdienerin oft eine unheimliche Erleichterung bedeutet. Also eben, das ist dieser eine Aspekt. Und der zweite Aspekt für mich ist das, wie so oft das Zwischenmenschliche. Es ist einfach unheimlich spannend und inspirierend, immer wieder mit jungen und tatkräftigen Menschen zusammenzuarbeiten. Also man merkt auch gerade, dass das Interesse natürlich am Ausland, an fremden Kulturen, an anderen Sprachen, einfach der Wunsch, kennenzulernen und zu verstehen, sehr, sehr groß ist im Verein. Und das macht mir einfach Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die so sind. Was genau ist deine Aufgabe da im Verein? Oder in welchen Bereichen engagierst du dich da? Also ich bin seit 2011, 2012 als Area-Koordinator Osteuropa tätig. Das bedeutet, dass ich die Stellen in Osteuropa betreue. Das ist grob gesagt alles östlich von Deutschland und Österreich, wobei Berlin noch zur Area Osteuropa gezählt wird. Meine Aufgaben auch da wieder kann man, denke ich, gut in zwei verschiedene Bereiche gliedern. Das ist zum einen der Kontakt mit den Einsatzstellen selber, also vor allem auch organisatorisches, die Vorbereitung der jeweiligen Auslandsdienste und die inhaltliche oder sozusagen kulturelle, regionalspezifische Vorbereitung der Kandidatinnen und Kandidaten auf ihren Auslandsdienst. Und was magst du besonders an dieser Aufgabe als Airwork-Koordinator? Was ist da das, was du besonders gerne machst? Ich denke, das ist das Vergleichende, also dieses Verständnis wirklich für die Region, für die Area als Ganzes. Also einfach sich in den zahllosen Gesprächen ein bestimmtes Thema herzunehmen und das aus unterschiedlichen Gesichtspunkten, aus unterschiedlichen nationalen Gesichtspunkten zu beleuchten und zu verstehen, was bedeutet zum Beispiel oder wie wird das Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland gesehen, in der Ukraine, in Polen, in Russland. Und da ergeben sich sehr, sehr spannende Erkenntnisse und Perspektiven, finde ich. Und abseits vom Airwork-Koordinator machst du da noch sonst irgendwelche Tätigkeiten im Verein? Also, hilfst du irgendwo oder bist du mit jemandem in Kontakt? Also meine Haupttätigkeit ist tatsächlich die Area-Koordination Osteuropa. Darüber hinaus, da ich jetzt Rechtswissenschaften studiere, bin ich auch immer mit Rat und Tat zur Stelle, so es denn möglich ist, wenn es juristische Fragen innerhalb des Vereins gibt. Das heißt, es ist eben, wie wir früher angesprochen haben, eben genauso Leute wie Michael sind es, die eben auch den Verein am Leben erhalten, muss man sagen. Also ehrenamtliche Arbeit ist ja das, was den Verein eben ausmacht. Ja, dann würde ich sagen, wir sind zeitlich leider schon wieder so weit, dass wir zu einem Ende kommen müssen. Und wie immer am Ende der Sendung versuchen wir natürlich so etwas wie ein Fazit zu erstellen oder zu geben der Sendung. Und zwar, was ist persönlich jetzt dein Fazit des Gedenkdienstes? Was hast du aus diesen 12 Monate damals noch mitgenommen? Und würdest du den Gedenkdienst wieder so machen, wie du ihn gemacht hast? Also insgesamt würde ich einfach sagen, dass es eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung ist. Ich glaube auch, dass Gedenkdienst ein unheimlich wichtiges Zeichen ist, auch eben gerade von österreichischer Seite, von Seiten der Republik Österreich, auch dass die Unterstützung gewährt wird, schon so seit vielen Jahren, ist sehr, sehr wichtig. Ich würde meinen Dienst wieder machen, wobei das Lustige das ist, das hätte ich wahrscheinlich im Vorhinein gewusst, auf welche Schwierigkeiten ich stoßen würde, wäre ich mir sehr, sehr unsicher gewesen. Im Nachhinein bin ich allerdings froh, dass ich es gemacht habe, weil eben gerade dieses Überwinden der Widerstände und das Finden der Lösungen einfach etwas ist, glaube ich, wo man persönlich unheimlich wachsen kann. Und ja, was ich mitgenommen habe, ist eben dieses kannst vielleicht das Durchbeißen bezeichnen. Also es ist dieses Nicht-Aufgeben und konsequent an Lösungen suchen. Und auch generell natürlich das Verständnis für andere Kulturen. Und dann, und das wird wahrscheinlich noch auch in einigen Jahrzehnten abrufbar sein, es ist einfach ein unheimlich reicher Schatz an Erfahrungen, an Geschichten, an Anekdoten, das da zu erzählen gibt. Und ja, macht auch immer wieder Freude, einfach sich die Zeit in Erinnerung zu rufen. Was ist deine Message ganz zum Schluss an eventuelle Zuhörer, die jetzt gerade eventuell sich denken, oh, das wäre da was Interessantes. Was ist deine Message an diese Personen? Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn Interesse am Auslandsdienst besteht, wenn Interesse an der Gedenkarbeit besteht oder auch an den anderen Bereichen, also Sozialdienst oder Friedensdienst, traut es euch einfach. Also Es weiß niemand im Vorhinein so genau, was da wirklich auf einen zukommt. Man bereitet sich natürlich vor, aber es ist immer so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Aber man lernt sehr, sehr viel fürs Leben. Und ich habe noch eigentlich von keinem Auslandsdiener gehört, der es bereut hätte, dass er seinen Dienst gemacht hat.